Hör ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang, so will mir die Brust zerspringen von wildem Schmerzen drang. Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Waldeshöhe. Dort löst sich auf in Tränen mein übergroßes Wehen.